Dialoge Seite 76. Gegen die Großindustriellen, gegen die Fabrikanten wird man mit Erfolg vorgehen durch Verleitung zu einem unverhältnismäßigen Luxus, durch Steigerung der Arbeitslöhne und durch gründliche und geschickt geführte Angriffe auf die Grundanlagen der Produktion. Ich brauche dir diesen Gedanken nicht erst zu erklären, du fühlst selbst am besten, unter welchen Umständen sich das alles machen lässt. Das Interesse, ja sogar eine Art eifrigen sich Einsetzens des Volkes für die Freiheit, für die hohen wirtschaftlichen Grundsätze werden, wenn man will, das wahre Ziel leicht verschleiern.